Herzlich willkommen zum ersten Podcast hier auf Feed the Geek. Die Reihe hat, bevor ihr euch wundert, noch keinen Namen. Deswegen ist die Anmoderation auch nicht wirklich die kreativste. Das überlegen wir uns. Quasi eine Blanko-Anmoderation. Alles noch. Und neben mir, an meiner Seite, mein vielgeschätzter Kollege, die Professionalität in Person. Danke. Daniel hier. Genau, und Daniel, was ist unser erstes Thema? Ja, da es ja nun auch bald wieder soweit ist, haben wir uns gedacht, wir reden einfach mal über die Gamescom, was wir von der kommenden Gamescom erwarten, unsere Eindrücke von der letzten Gamescom, was wir gut fanden, was wir vielleicht auch nicht so gut fanden, also alles, was uns so spontan einfällt. Jo, was fällt dir denn spontan ein, das Erste, wenn du an Gamescom denkst? Dass es unglaublich voll war, an allen Tagen eigentlich. Das fällt wahrscheinlich jedem direkt als Erstes ein. Jo. Ja. Letztes Jahr, wie viele Besucher waren da? Weißt du das noch? Ja, um die 340.000, wenn ich mich nicht irre. Okay, wir tun nicht so. Wir haben hier ein iPad stehen, da steht alles, um ehrlich zu sein. Es waren 340.000, genau. Und das ist auf 4 Tage verteilt. Sonntag, Samstag, Freitag, Donnerstag gab es auch schon was, ne? Ja. Davor das Jahr war es, glaube ich, ein Tag weniger. Ich glaube, Mittwoch gab es sogar auch schon. Das war nicht Pressetag. Ja, Fachbesucher, genau. Die wurden aber, ja auch mitgezählt. Ja, aber das sind ja... ist nur ein kleiner Bruchteil davon. Auf jeden Fall viel zu überfüllt. Und dieses Jahr gibt's schon wieder... wahrscheinlich einen Besucherrekord. Richtig. Und das heißt, noch mehr Menschen auf demselben noch mehr Platz. Menschen auf vielleicht sogar noch weniger Platz. Wenn, ja, kommt drauf an, wenn mehr Aussteller dabei sind. Ja. Egal, wollen wir es nicht hoffen. Auf jeden Fall, du fährst ja leider nicht mit, stimmt's? Nein, ich muss arbeiten. Jahr. Es tut mir auch ein bisschen in der Seele weh. Ja, mir nicht. Also... dass du arbeiten musst, um noch mehr Elan und... ja, ich bleib hier und kümmere mich um die Seite, während mein Chef sich vergnügt genau. In Köln. Wisst ihr Bescheid. Ich durfte nicht mit. Chef. Ich habe keinen Urlaub bekommen. Ja, schade. Auf jeden Fall werde ich da sein. Dieses Jahr von nur Donnerstag und Freitag, genau. Wir sind zwar schon Dienstag da. Und das lag nur daran, dass es so voll war und man kein Hotel mehr unter 150 Euro die Nacht irgendwie gekriegt hat. Und deswegen zelten wir. Und da der Zeltplatz wahrscheinlich auch direkt schon wieder voll ist, fahren wir schon Dienstag dahin, um halt noch einen Platz zu kriegen. Das ist ziemlich traurig. Also für alle, die noch dahin wollen und kein Hotel bekommen, zelten geht wahrscheinlich immer irgendwo. Jo. So als kleiner Reisetipp. Aber dann muss man auch schon mittlerweile früh genug anreisen, weil einmal dieses Gamescom-Camp, das finde ich sowieso, ist vielleicht ganz cool so als Entertainment-Ding, wenn man Bock hat aufs Zelten, aber das ist kostet, glaube ich, auch schon 30 Euro die Nacht oder so. Und wenn du in irgendein Hostel gehst, zahlst du genauso viel, ja, wenn nicht noch weniger. Genau, und hat ein vernünftiges Bett zum Schlafen dann noch. Ja, aber naja, für die Leute, die eher auf Zelten stehen, können sie sich das ja noch überlegen. Egal, genug von der Unterkunft. Ich würde sagen, wir bauen das so auf, dass wir vielleicht ein paar Sachen nennen, die uns gestört haben. Letztes Jahr, also im Allgemeinen, was wir negativ finden, was aber auch positiv an der Gamescom ist. Oder hast du eine andere Idee? Nö, können wir gerne so machen. Alles klar. Um direkt mal anzufangen, verpflegungstechnisch fand ich das relativ... teuer? Ja, auch. Und ja, genau, das ist, glaube ich... wenig Auswahl. Das ist der beste Tipp, den man geben kann, dass man einen Rucksack mitnimmt, irgendwo in einen Einkaufsladen geht... bevor man auf die Gamescom fährt, Rucksäcke dürft ihr problemlos mit reinnehmen. Ja. Da könnt ihr essen und alles verstauen, essen, trinken, da könnt ihr euch dann irgendwo hinsetzen und da dann euer Mahl zu euch nehmen, denn wenn ihr da irgendwie eine Currywurst mit Pommes und was trinken wollt, seid da fast 10 Euro los, glaube ich. Ungefähr, also ich glaube, Currywurst kostet 2,50 oder 3 Euro, wobei das ja sogar noch, eine Bratwurst kostet, glaube ich, 2,50. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es einfach nur übertrieben, die Preise da, keine Ahnung. Einfach morgens noch kurz zum Bäcker gehen, Brötchen mitnehmen, frisch zu trinken. Dieses Jahr gibt's ja auch keine Dauerkarten mehr. Das heißt, ihr könnt, glaube ich, auch, wenn ihr einmal rausgegangen seid, nicht wieder reingehen. Deswegen überlegt's euch halt vorher gut, ob ihr was zu essen mitnehmen wollt und so. Und draußen, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja dieses Jahr wieder so, wird immer Cola verschenkt, wenn ihr euch dann ja heimlich 2-3 Mal anstellen könnt. Obwohl, nee, die machen die immer auf. Die kannst du ja nicht in den Rucksack stellen, ne? Nee, die werden immer aufgemacht. Also ihr kriegt die Dosen schon geöffnet. Ja. Also ein Rucksack ist nicht... aber müssen wir auch nicht spekulieren. Auf der Gamescom geht sowieso eigentlich bestimmt auch irgendwo Energy Drinks und all so ein Kram, den ihr geschenkt kriegt. Ihr müsst nicht unbedingt was kaufen. Wir haben letztes Jahr Dr. Pepper geschenkt bekommen. Ja. Das war nicht so lecker. hat man sich geiler vorgestellt, auf jeden Fall. Ja. Naja, ist ja auch egal. Stimmt, das ist ein Kritikpunkt, aber das ist ehrlich gesagt ja auf jedem Konzert oder jeder Messe so, dass es arschteuer ist, die Verpflegung. Ja, irgendwie muss man ja Geld verdienen, wenn nicht mit den Eintrittspreisen. Stimmt, dann da sind wir wieder bei was Positivem. Die Eintrittspreise sind relativ günstig, ne? Ich habe ja, dieses Jahr als Ermäßigter, also für eine ermäßigte Karte, habe ich 7 Euro bezahlt. Ermäßigt gilt für Schüler, Studenten, Azubis, Behinderte, Rentner, glaube ich. Aber wobei, ja. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Rentner auf der Gamescom gesehen, aber vielleicht habt ihr ja Lust, mit eurer Oma dahin zu gehen. Ich glaube, die zahlt dann auch ermäßigt. Auf jeden Fall 7 Euro ist nix eigentlich. Allein, was du da von Werbegeschenken, hinterhergeworfen kriegst, ist wahrscheinlich schon mehr als 7 Euro wert. Wenn man sich irgendwo richtig anstellt, ein schönes Headset gewinnt, dann hat man den Eintrittspreis 5-mal wieder raus. Ja, genau. Ja, da hätten wir schon direkt was Positives und was Negatives. Ich würde sagen, wir machen immer so einen Wechsel, oder? Ist eine gute Idee, wenn wir das... Ja, können wir gerne. Never change a winning... System. System, genau. Jetzt bräuchten wir also bist du für die negativen Sachen da, oder? Nee, das habe ich jetzt nicht so gemeint. Also ich finde, du kannst jetzt auch mal was Negatives sagen negativ. Und ich überlege mir derzeit was Positives. Alles klar. Also was Negatives, was wir am Anfang schon angesprochen haben, dass es halt mega überfüllt ist und... Das hatten wir schon. Ja, aber da können wir nochmal detaillierter drüber reden. Und zwar, dass, obwohl es letztes Jahr schon am Rande des, was weiß ich, am Rande der Überflutung da ja, stand, wurden immer noch weiter Karten verkauft an den Verkaufsstellen da vor Ort. Irgendwann haben sie es dann gelassen, aber trotzdem, wenn du samstags dahin gehst oder so, das ist so brechend voll, spielen kannst du dir eigentlich genau direkt am Anfang abschmieren. Das ist es nämlich. Also wenn man wirklich viel spielen will, daraus wird eh nichts, weil bei den großen Spielen, also bei denen es sich wirklich lohnt, sich das mal anzugucken, da reinzugucken, dann hat man immer überall 4-5 Stunden Wartezeit. Also schafft man vielleicht höchstens 2-3 Spiele am Tag. Ja, kommt halt drauf an, wie populär das Ganze ist. Genau. Ich glaube, letztes Jahr dich für Titanfall angestellt hast, am Samstag standst du fast den ganzen Tag irgendwie im Kontext anspielen. Genau. Und am Anfang weißt du nie wirklich, wie viel du dann am Ende letztendlich zu sehen kriegst. Nachher bei Destiny in dem Würfel, wo du da, glaube ich, nicht so lange anstandst. Nee, also es ging. Ich 10, 15 Minuten angestanden und dann... Kriegst aber halt auch nur ein Gameplay. Genau. Quasi genau. Gesagt, den die Leute, die zu Hause sind, sich eigentlich zur selben Zeit auf YouTube genau, angucken das war können. Und, ja. Es ist halt, man am besten stellt man sich vielleicht da an, zuerst, wo die Leute rauskommen und fragt die, was die denn letztendlich machen durften. Ja, das stimmt, das wäre mal eine Idee. Zumindest bei den Sachen, die nicht einsichtig sind. Ich meine, wenn da überall die Bildschirme und die Konsolen aufgebaut sind, ist ja klar, dass man das spielen darf. Aber wie gesagt, bei Destiny, wer da war letztes Jahr, dieser Würfel, habe ich mir auch mehr von versprochen. Naja, aber du standst ja auch nicht lange an. Nö, das stimmt. Wobei natürlich auch dieser kleine Raum dann sehr überfüllt war. Ja. Ja, ich würde sagen, negativ, findest du nicht, das war ein guter Negativpunkt? Oder soll ich da noch mehr zu erzählen? Ja, da haben wir können auch den nächsten Negativpunkt noch wieder mit der Überfüllung. Noch ein, ich dachte, du hast hier was Positives. Nee, ich bin noch nicht so weit. Aber falls wir noch einen Negativpunkt machen, dann können wir auch wieder auf die Überfüllung eingehen. Gut, danke. Ja. Hau raus, deinen positiven Punkt, den du dir hoffentlich jetzt in der Zeit überlegt hast. Nö. Gut. Dann quatsche ich in der Zeit noch weiter über die Überfüllung und du redest... du überlegst was Positives. Alles klar. Denn in der Stadt, in Köln, die öffentlichen Verkehrsmittel, mit den Tickets darf man ja auch fahren, da haben wir was Positives. Zack. Zack. Es ist wie aus der Pistole geschossen kommt das. Genau, mit den Tickets darfst du halt öffentliche Verkehrsmittel wie Busse, Bahn, also Straßenbahn. Busse. darfst du benutzen. Taxis leider nicht. Nee. Also darf man auch benutzen, aber muss man halt dann trotzdem bezahlen. Genau, und das war auch Schwachsinn, weil jede Straßenbahn fährt da wirklich überall hin. Und ja, das ist ganz cool, aber die sind halt nicht so überfüllt, weil viele wahrscheinlich... Obwohl, wir sind letztes Jahr auch erst so... Die Gamescom macht, glaube ich, um 8 auf schon oder um 9 morgens. Ich glaube, ja, 8, 9 so um den Dreh. Sagen wir 9 Uhr und wir sind erst um 11 Uhr oder so, weil wir halt immer verpennt haben, todmüde waren. Das stimmt. Sind wir immer erst um 11 oder so dahin gefahren, aber da war es relativ leer. Wobei das dann auch noch eine Möglichkeit wäre, wenn man doch was spielen will, dass man halt sich wirklich... sehr früh dann anstellt und dann schnell direkt zu dem Spiel seiner Begierde. Dann hast du eigentlich eine Garantie, aber da musst du halt wirklich sehr früh aufstehen. Ja, also muss man bestimmt 1,5-2 Stunden vor Öffnung dastehen, damit man ja, auch direkt relativ weit vorne reinkommt. Wenn man pünktlich um 9 Uhr bei Eröffnung da ist, muss man trotzdem ewig stehen, weil halt die Massen vor dem Haupteingang oder vor den Haupteingängen, es gibt ja mehrere Eingänge, wo du reinkommst, so voll sind. Wobei letztes Jahr war es an sich auch nur der Haupteingang und der Eingang für die Leute mit Dauerkarte. Und die gibt's jetzt nicht mehr. Ja, stimmt. Mal gucken, wie das jetzt geregelt wird. So, hattest du jetzt noch was Positives? Ja, Köln ist eine sehr schöne Stadt, also für die Leute, die dann nach der Gamescom... Ach, genau, stimmt. Für die Leute, Entschuldigung. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Mach ruhig. Für die Leute, die nach der Gamescom irgendwas machen wollen, ist es vielleicht ganz cool, ja, irgendwie sich da ein bisschen in der Stadt rumzugucken. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es ja jetzt feststeht, dass die Gamescom noch ein paar Jahre in Köln bleibt. Da waren ja erst irgendwie Gerüchte, dass es woanders hingehen soll, vielleicht nach Berlin, vielleicht wieder zurück nach Leipzig. Aber sie bleibt jetzt erstmal in Köln, was wir persönlich ganz gut finden, da wir in NRW wohnen und der Weg nicht so weit ist. Das stimmt. Also, aber was wolltest du noch über Köln sagen? Also, dass es eine sehr schöne Stadt ist und dass man da auch abends noch gut essen gehen kann. Okay, gut. Wer das möchte, nach einem schwitzigen, anstrengenden Besuch. Kann auf man sich noch das ein oder andere Kölsch gönnen. Genau. Ja, stimmt. Schöne Stadt, Köln. Aber egal. So, was gibt's denn noch? Wir waren ja nie in der Stadt, als wir da waren. Wir waren ja auf unserem schönen kleinen Zimmer, haben die Xbox angeschmissen, den Fernseher angemacht und haben weitergezockt, weil es auf der Gamescom nicht ging. Das wird der absolute Nerd-Urlaub, den wir da verbringen. Haben Fernseher mitgenommen, Xbox. Und haben nur FIFA Street Spiele gezockt. Und haben vielleicht eine Stunde Xbox gezockt. Den Rest sind wir tot ins Bett gefallen. Das stimmt. Und ja, ohne Klimaanlage auf dem Zimmer, das war schrecklich. Wir konnten nicht mal das Fenster aufmachen, weil es wird wahrscheinlich wieder, also es ist ja Hochsommer ungefähr um die Zeit, würde ich sagen, und das ist wirklich krass. In Köln ist es sowieso generell relativ stickig, einfach weil ja der Rhein dadurch fließt, Luftfeuchtigkeit relativ hoch. Oh, jetzt. Ja, nein, es ist wirklich so. Ja, jetzt lässt er den Biologen, es ist richtig, raushängen. Egal. Dann mach das doch alleine. Ich wollte nicht, es tut mir leid, ich wollte nicht. Jetzt trinke ich auch raus. Anzicken. Okay, dann trink was. Dann machen wir eine kurze Pause und sind, machen wir überhaupt nicht. Du erzählst schön weiter. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Okay, da sind wir wieder nach unserer wohlverdienten Trinkpause nach 15 Minuten. Aber es ist auch verdammt heiß. Den Ventilator dürfen wir nicht anmachen, weil sonst die Audioqualität runter leidet. Ich kann es mal kurz zeigen. Nein, hör auf. Ist ja schrecklich. Wir können es nicht zeigen. Das Fenster können wir nicht aufmachen, weil die Leute draußen am Bauen sind. So. Naja, egal. Wir haben uns noch ein paar Sachen überlegt. Und zwar, was ganz wichtig ist für viele Besucher der Gamescom, ist wahrscheinlich der Video Day, wo viele Fans ihre großen Vorbilder, die YouTuber, seien es ein Gronkh, ein iBlali, aber auch Leute, die, glaube ich, nichts mit Gaming zu tun haben, wie, keine Ahnung, Herr Tutorial. Zum Beispiel. Aber wer möchte denn Herr Tutorial treffen? Es gibt bestimmt Leute, die Herr Tutorial... Jetzt sei noch nicht so abwertend. Entschuldigung. Es sind wahrscheinlich mehr Mädels, aber es gibt auf jeden Fall... Was macht der denn auf der Gamescom? Weil da der Videoday ist. Okay, gut. Ich find's super scheiße, wie du so abwertend darüber redest. Aber egal. Der Videoday ist halt da. Und da haben halt viele Fans die Chance, ihre Vorbilder zu treffen. Und der wird halt, glaube ich, am Freitag. Oder ist es Samstag? Nee, Samstag war es, glaube ich, letztes Jahr. Da wird er halt abgehalten. Wir sind ja übrigens auch da, also. Ja, unsere Masse an Fans wird sich da, glaube ich, um uns schlagen. Aber egal. So in der Art. Hast du noch was anderes Negatives? So auf die Schnelle. Eigentlich nur, dass es bis jetzt immer relativ überfüllt war, wenn wir da waren. Hast du dich. Egal, okay. Also haben wir gerade nichts Negatives. Was sonst noch ziemlich cool ist, wir wollen die Gamescom ja auch nicht als negativ darstellen, sonst würden wir ja nicht jedes Jahr wieder da sein, denn es ist schon immer ziemlich cool, da zu sein. Aber voll ist es trotzdem. Das stimmt. Was aber natürlich auch noch cool ist, ist, dass es auch ein großes Entertainment-Angebot gibt. Das Cosplay Village. Das gibt's einerseits, dann gibt's die Retro-Ecke, wo du zocken kannst, von NES bis Amiga, was weiß ich, alles. Dann eine Skaterhalle gab's, das war auch sehr cool. Genau. Also ich hatte zwar kein Skateboard mit, sonst hätte ich auch ein paar Runden gedreht. Sonst hättest du auf jeden Fall jetzt ein paar Runden gedreht. Aber es war auch ganz cool, sich das mal anzugucken. So ein Laser Schlachtfeld-Ding, weißt du, so Laserpistolen. Wie heißt das denn? Also wie Paintball, nur mit Laser quasi. Ja, hört sich an wie Halo. Aber nein. Warte, wie nennt man das denn? Lasertag. Zack. Lasertag. Das gab's, glaube ich. Es gab sogar eine kleine Go-Kart-Bahn, oder? Ja, genau, eine kleine Go-Kart-Bahn und so ein Fußballkicker, wo man sich so Den menschlichen. Genau, der menschliche Kicker. Wo wir auch drin waren und total auf die Fresse gekriegt haben von 12-Jährigen. Ich habe ein Tor gemacht. Da reden die Leute heute noch von, auf der Gamescom, wie du das Tor geschossen hast. Ich rede da auch noch heute von, wie du gerade hast. Ja, leider. Naja, Entertainment, genau, gibt es. Dann gibt es natürlich noch die Messe-Babes, die zwar keine Ahnung von den Spielen haben, aber vielleicht für den einen oder anderen was Nettes fürs Auge ist, sind. Genauso wie die Cosplayerinnen. Ja, oder Cosplayer, je nachdem. Cosplays, ich finde das echt immer wieder erstaunlich, wie cool die aussehen. Letztes Jahr haben wir wirklich Shiny Lugia, Dark Lugia gesehen, der war richtig cool. Also der hatte zwar nur ein Kostüm an, aber es war wahrscheinlich selbst, jeder hat ein Kostüm an, was rede ich denn? Aber es gibt natürlich auch Leute, die sich die Sachen aus dem Internet bestellen, Son Goku-Kostüm oder so. Und der hatte das an, das war verdammt cool, so mit leuchtenden Augen, mit so einem Schrei kam da glaube ich auch raus. Oder? Ja, ja, und das hat den Mund immer so aufgemacht, wenn er geredet hat. Cool. Keine Ahnung, wer das gemacht hat, aber es war auf jeden Fall richtig cool. Und ja, das gibt's halt, das Cosplay Village. Da sollte man auf jeden Fall auch mal vorbeischauen, um sich ein paar von den coolen Kostümen anzugucken. Durchaus, durchaus. Und natürlich einen der größten Punkte für die meisten, der Hauptgrund dahin zu gehen, ist auch einfach, dass man Gleichgesinnte trifft. Leute, die einen nicht dumm von der Seite anlabern, weil man Videospiele zockt. Genau, genau. Also einfach so dieses Untereinander sein. Das Gemeinschaftsgefühl. Genau, dieselben Interessen haben, sowas alles. Dann kann man auch durchaus Freundschaften schließen, je nachdem, wie man sich mit jemandem versteht, wie man ins Gespräch kommt, ob man ins Gespräch kommt. Denn wir wissen, sind wir nicht alle sozial introvertiert und doch, ich schon ein bisschen. Sozial, du schon, das ist korrekt, aber es gibt auch Leute, die durchaus Freundschaften schließen können auf der Gamescom und nicht wie RTL, wo wir über den Skandal da gleich auch noch reden können. Können wir machen. Wie RTL behauptet, nicht sozial unfähig sind. Ja. Manchmal waschen wir uns sogar. Das stimmt. Obwohl es diesmal beim Zelten... Ja, obwohl doch, da gibt es natürlich auch Duschen, klar. Was rede ich denn? Nachher denken die Leute... Da gibt es einen kleinen Bach, in dem ihr euch waschen könnt. Den Rhein? Nein, einen größeren. Ah, okay. Ja. Naja, gut. Hast du sonst noch was? Die Relevanz der Messe. Da können wir noch drüber reden, was? Ja. Einerseits... Die Gamescom ja mit die größte Messe. Ich weiß gar nicht, ob sie größer ist als die E3 von der Besucherzahl, von Ausstellern her. Besucherzahl? Keine Ahnung. Ich glaube schon, dass sie ein bisschen größer ist. Größer vielleicht, vom Volumen. Wobei es natürlich für die Publisher an sich... Ich glaube, da ist die E3 schon wichtiger. Ja, na klar. Die E3 ist... Also vielleicht, um die Leute anzufixen mit dem Game... wenn die das zocken können, aber natürlich ist die E3, was die ganze Aufmachung, die Präsentation und so weiter, tausendmal relevanter als die Gamescom. Dann gibt es ja noch die in Japan, die wie auch immer sie heißt. Sind wir wieder super vorbereitet. Genau, aber die ist, glaube ich, was für die Publisher, zumindest ich glaube, die ist auch gar nicht so international bekannt. Nee, die ist auch, sonst würde ich auch den Namen relativ kennen. Kleinen Rahmen auch. Ja, naja. Und das sind, glaube ich, so die positivsten Sachen. Was ist so von der Gamescom? Mehr negative, mehr positive fallen mir auch nicht ein. Es war natürlich jetzt relativ allgemein erzählt, aber wir sind ja auch nur zu zweit und haben nicht so viel Zeit. Wollen es ja auch nicht ewig lang machen. Doch, wir haben den ganzen Tag Zeit, aber es ist danke, dass du mein einziges Argument geklaut hast, vernichtet hast. Tut egal. Mir leid, ey. Hast du irgendeine lustige Anekdote, die du erzählen kannst? Ja. Da warst du sogar bei, weil es mir nämlich bei dem... Ja, das Planet waren Zeit eh die ganze Zeit zusammen. Ich denke, ich war... Nein, nicht die ganze Zeit. Zwischendurch haben wir uns verloren. Okay. Dann erzähl halt deine Anekdote. Da warst du nämlich bei. Das war nicht bei dem super coolen Planet Side 2 Stand. Genau, an dieser Stelle müssen wir aber sagen, Planet Side 2 ist jetzt nicht unser Spiel. Beziehungsweise wir haben es noch nie gespielt und kannten es vorher nicht mal. Beziehungsweise ich nicht. Ja, vielleicht ist es ja richtig cool, aber naja. Wir haben ja eigentlich die Möglichkeit, es zu spielen. Ja, wir haben 40 Euro Ingame-Mods geschenkt bekommen. Was heißt Mods? Ausrüstung. Weil wir uns da diesen coolen Vortrag da angehört haben. Mhm. Der komplett auf Englisch war, bei dem ich nur die Hälfte verstanden habe, weil die so ein bisschen genuschelt haben. Naja. Darf ich es erzählen? Wie du auf die Bühne gebittet wurdest? Nein, erstmal... Oder habe ich jetzt was vorweggenommen? Das tut mir leid. Aber okay, erzähl du es. Ich habe auch mitbekommen, also wir waren ja zu viert oder fünft, wenn ich mich nicht erinnere. Genau, zu fünf. Und einer von uns hat sich damit zum 12-Jährigen um den T-Shirt geschlagen und hat letztendlich verloren. Nee. Doch. Das war doch nicht bei Planet Side. Nein, wo war das denn? Außerdem stellen wir uns jetzt mal nicht hier so als Rüpel da. Wobei man sagen muss, dieser Freund von uns hat natürlich auch nichts mit der Website hier zu tun. Das stimmt. Wir wollen ja nicht unsere Mitarbeiter. Aber so ist halt das Gamescom-Geschäft. Entweder fressen oder gefressen werden. Da kann man nichts machen. Genau. Wenn man was abgreifen will, muss man schnell sein. Und größer und stärker und besser und schöner. Und ich will es jetzt erzählen, weil ja, du hast, glaube ich, eine komplett andere Sicht von dem Auftritt von dir. Okay, wir waren halt bei den Planet Side Guys, die dann zwei von uns auf die Bühne gebeten haben. Neben noch zwei anderen, die wir nicht kannten. Neben einem Durchschnittstypen, der keine besonderen Merkmale hatte, an dem ich mich jetzt nicht gemerkt habe. Und ein Hard-Rock-Metal-Dude war halt auch noch da drauf. Und ihr musstet schreien. Und wer am lautesten schreien kann... Man muss dazu sagen, wir mussten Planet-Zeit schreien. Genau, das war dem ersten nicht bekannt. Der erste war des Englischen nicht so besonders fähig, wie es scheint. Und hat dann einfach nur irgendwas geschrien. Er hat einfach genau. So ins Mikro geschrien. Und dann haben erstmal alle gelacht, dann mussten ihm erklären, was er überhaupt zu schreien hat. Aber jetzt darfst du gerne weitererzählen. Okay, danke. Und zwar musstet ihr halt, wie du schon gesagt hast, so laut wie möglich Planet-Zeit schreien. Und wer am lautesten schreien kann, hat, glaube ich, irgendein cooles Headset von Triton gewonnen. Ja, und zuerst war halt der Typ, der nur normal geschrien hat. Der war, ich würde sagen, normal laut, so wie man halt schreit. Dann war Dillo. Nein, dann war meine Wenigkeit. Ehrlich? Ja. Oh, okay, dann war deine Wenigkeit. Und wie hast du deiner Meinung nach geschrien? Ich glaube, lauter als der Erste. Und ich glaube auch lauter der andere, also der andere, den wir nicht kannten. Ah, okay. Oder zumindest gleich laut. Ja, dazu kommen wir gleich. Genau, du warst, ich würde auch sagen, schon laut. Dann kam Dillo, ein Kumpel von uns. Nee, der kam als Dritter, bin ich mir fast hundertprozentig sicher. Egal, erzähl mir meine Story. Okay, die wird nämlich viel interessanter sein. Okay. Weil dann der Twist am Ende kommt. Weißt du? Alles klar. Okay. Auf jeden Fall hat er dann geschrien und er war auf jeden Fall die größte Lachnummer, weil er, keine Ahnung, gerade seine Stimme nicht unter Kontrolle hat und wie so ein kleines Mädchen geschrien hat. Wer jetzt? Dillo. Komplett hohem Ton. Also der zweite, den wir kannten. Also. Genau, ein Kumpel von uns, der mit auf der Bühne war. Und dann am Ende kam ein Bär von einem Mann, der Mettler, und hat halt auch Planet Side geschrien. Und ich würde gar nicht sagen, dass es lauter war, aber wahrscheinlich hat es die Ausstrahlung am Ende gemacht und er hat halt auf jeden Fall dann das Triton-Headset abgestaubt. Ja, wahrscheinlich kann er damit jetzt seine Heavy-Metal-Mucke hören. Ja. Hätte ich mal auch so einen Bart gehabt, hätte ich wahrscheinlich auch gewonnen. Tja, dazu bräuchte man halt auch Bartwuchs, aber... Das kann bei dir in 5 Jahren, können wir uns ja nochmal an den Planet-Zeitstand stellen. Vielleicht machst du dann ein wenig mehr Eindruck. Stimmt. Naja, okay. Ja, und das war dann natürlich ziemlich bitter für euch. Richtig? Weil es ja schon ziemlich... Ach, also was heißt bitter? Ich fand es eigentlich mehr lustig. Ach komm, gib zu, du warst schon ein bisschen enttäuscht. Jetzt schon gerne das Schöne. Ich hätte das natürlich gerne gehabt, aber es war natürlich irre lustig, wie der Kumpel von uns dann mehr oder weniger rumgequiekt hat. Aber viel schlimmer ist, finde ich, das ist so ein bisschen erschreckend, wie geil die Leute einfach auf Werbegeschenke sind. Wir standen nämlich vorher in so einer Crowd vor dem Stand da. Ich weiß nicht, würde so sagen, so um die 50 Leute. 40? Am Anfang? Nee, überhaupt vor der ganzen Headset-Geschichte. Das war ja quasi der Hauptpreis. Ja. Aber davor, ich würde sagen, 40, 50 Leute. Ja, ungefähr. Stand da also nicht so viel, deswegen haben wir uns auch da einfach mal angestellt. Nee, also als wir da hingekommen sind, waren das noch weniger. Da waren das vielleicht 20 Leute. Ja, genau, wir standen halt auch direkt vorne. Auf jeden Fall hat man dann gesehen, wir haben nichts mit dem Spiel zu tun. Und am Ende standen wir da mit der Faust in der Luft und haben Planet Side geschrien, wie in so einem Fußballstadion. Ja. Und ey, das ist wirklich ein bisschen erstreckend. So, wir standen dann da, Planet Side, ja, die übelsten Hools, nur um halt so ein T-Shirt und ein Mauspad zu kriegen. Ja, das hat letztendlich funktioniert. Endlich auch gekriegt habe. Ich glaube, wir alle, ne? Wir haben alle ein T-Shirt und ein Mauspad und so weiter gekriegt. Ja. Nein, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall haben wir da ordentlich was abgestaubt und es ist halt wirklich, wir haben nichts mit dem Spiel zu tun. Und natürlich haben wir auch noch unser 40 Euro Ingame Package. Stimmt, wenn das einer haben will, meldet euch bei uns, wir verschenken das gerne, weil es eh nichts wert. Egal. Ja, was gab sonst noch? Einmal, das ist auch ein ganz wichtiger Tipp von uns, wir haben einen Kumpel von uns verloren. Nein. Und zwar doch, er hatte kein Handy dabei, die Intelligenzbestie. Doch, er hat es dabei, aber jetzt ausgehabt. Stimmt, wie sein Handy immer aus, es ist schrecklich. Und zwar hat man ein Handy. Auf jeden Fall hatte er es dabei, es war aus, wir haben ihn verloren. Und zwar war das, als du mit ihm, wir haben uns getrennt, ne? Wir waren zu dritt, ihr wart zu zweit, du mit ihm. Nee, ich glaube, sind wir sogar zu Destiny gegangen? Nee, ihr wart bei Nintendo. Und da habt ihr euch verloren. Das weiß ich noch. Nintendo hatte einen so ein Hektar, würde ich sagen, so in Fußballfeldgröße, so ein Stand halt, wo überall die verschiedenen Kramstand vom Pokémon, Super Mario 3D Land und so weiter. Ja. Und da habt ihr euch auf jeden Fall verloren und wir haben ihn den ganzen Tag nicht wiedergefunden. Wir konnten ihn auch nicht erreichen. Nee. Ich hab euch schon oben beim bei der Retro-Ecke gefunden. Genau, aber du hattest dein Handy auch dabei und ihr habt euch schon vorher verloren. Sonst wäre das Ganze wahrscheinlich nicht so aus dem Ruder geraten. Aber am Ende haben wir ihn dann doch gefunden, am Ende des Tages. Glücklicherweise, weil sonst... Naja, okay, spätestens im Hotel hätten wir uns wiedergefunden, das wäre nicht das Problem. Ja, klar, aber es ist trotzdem halt echt scheiße. Auch für ihn, er war total angepisst danach, obwohl wir da... muss man sagen, an dieser Stelle nochmal, wir konnten natürlich nichts für. Aber wir haben ihn dann irgendwie wiedergefunden, und zwar hinter dem LG-Stand da hinten, bei Game One, ist er auf einmal rumgelatscht. Und ja, am besten sollte man sich vorher, wenn man sich verliert, irgendwo einen Treffpunkt ausmachen, wo man sich dann trifft. Sei es vielleicht die Retro-Ecke, da kann man sich, glaube ich, ganz gut treffen, weil die Halle nicht so überfüllt ist. Und sonst, wenn ihr nichts zu tun habt, setzt euch einfach irgendwo hin und spielt eine halbe Stunde lang, wer bin ich? Das funktioniert meistens auch immer. Genau, zum Zeitvertreiben. Weil wirklich auch gutes Schuhwerk mitnehmen. Jetzt keine zu dicken Schuhe, weil dann riechen eure Füße nach, will ich mir gar nicht vorstellen. Aber wenn ihr so, keine Ahnung, billige Stoffturnschuhe mitnehmt, eure Hacken und die Füße am Ende sind fast am Bluten, das ist wirklich schrecklich. Und du, wenn du am nächsten Morgen nach dem Schlafen aufstehst, denkst du, Alter, das hältst du nicht noch einen Tag aus. Das ist wirklich krass. Ja. Da muss man sich was Vernünftiges mitnehmen an Schuhwerk, wenn du den ganzen Tag da rumlatscht. Ja, sonst, was gibt's noch für Tipps? Was hast du noch für... Auf jeden Fall wäre es cool, wenn ihr nicht euren Personalausweis vergesst, damit ihr nämlich euch so ein schickes Bändchen holen könnt. Genau, es gibt, wie viele Bändchen gibt's? 4 verschiedene? 3. 3, ab 12, ab 16, ab... 18. Gibt's nicht noch ein normales, was jeder kriegt? Oh, ich sollte mich weiter vors Mikro setzen. Das könnte auch sein. Ja, könnte auch sein, dass es 4 gibt. Auf jeden Fall ist auch scheißegal. Halt für die verschiedenen USK-Altersfreigaben gibt es Bändchen in Rot, Blau, Grün. Und Gelb dann noch. Und wahrscheinlich für Gelb. 6 Jahre oder so. Ja, genau. Und wenn ihr euren Perso vergisst, egal wie alt ihr ausseht, kriegt ihr dann nämlich kein Bändchen. Und das ist... Also ihr könnt noch darauf hoffen, dass die Leute an den Ständen euch glauben, dass ihr so alt seid, wie ihr seid. Aber wenn die eben sagen, nö, ist nicht, dann... Und vielleicht wäre es auch nicht schlecht, wenn ihr sowieso immer euren Perso dann dabei habt, auch wenn ihr so ein Bändchen habt. Weil hinterher, nach 2 Tagen, lief sowieso jeder mit einem roten Bändchen rum, selbst die 12-Jährigen. Ja. Und dann fragen die an den Ständen auch direkt nach dem Personalausweis, weil sonst kommt ihr einfach nicht rein. Genau, weil man es halt einfach abmachen kann, das Bändchen. Normalerweise geht es dann kaputt, aber im glücklichen Fall irgendwie kriegst du es auch hin, dass es nicht kaputt geht und dass du es hier ummachen kannst. Und deswegen am besten Perso mitnehmen, wenn ihr irgendwas zocken wollt, was einer Altersfreigabe entspricht. Genau. Sonst gibt's an kleinen Tipps, die wir mitgeben können, eigentlich nichts. Waren ja auch bisher genug, ne? Ja. Also ich finde, wir könnten das hier eigentlich direkt als Gamescom-Guide durchgehen lassen. Ja. Könnten wir vielleicht auch als Audio-CD direkt am Eingang verteilen. Ach nee, dann ist es schon zu spät mit Essen kaufen und so. Egal. So, was ist denn das, worauf du dich bei den Gamescom-Besuchen immer am meisten freust? Was ist denn dein persönliches Highlight? Und was, sagen wir so, was wirst du am meisten vermissen dieses Jahr, weil du ja leider nicht da bist? Natürlich meine Freunde, weil die alle auf der Gamescom sind. Natürlich, aber das hielt ich für selbstverständlich. Das teure Essen. Okay. Und natürlich... Der eigenen Geschmack, das muss man dazu sagen. Nein, jetzt sag ehrlich. Ja, was ich vermissen werde oder was ich am besten finde, ist natürlich diese ganzen Präsentationen hier von Game One, das war immer cool. Jo, das war Game One unser großes Vorbild, kann man dazu wirklich an der Stelle mal sagen. Das sind die coolsten Jungs. So. Also mit die coolsten Jungs. Die hatten ja dann immer ihre Show, die wir uns dann auch mehrmals gegeben haben. Natürlich auch das ein oder andere Spiel anzuzocken, wobei es halt zeitlich schwierig ist, sich da wirklich alles anzugucken. Ja, man sollte sich vorher vielleicht so 2-3 Highlights raussuchen, wie man unbedingt will. Genau. Und sonst halt so diese Kleinigkeiten, die man da noch so findet, wie oder in der Retro-Ecke sowas alles. Oder mal, wenn irgendwo frei ist, dass man da mal hingeht, auch wenn einem das Spiel von mir aus gar nicht interessiert. Ich meine, ich habe mit einem Kumpel 1,5 Stunden lang World of Tanks gezockt und wir wussten nicht mal, was wir machen. Ja, das ist schon echt traurig, einfach damit man was gezockt hat, ne? Ja. Aber naja, Aber sind wir ehrlich, du wirst natürlich auch die Werbegeschenke vermissen, weil natürlich, du einfach ein materielles Stück bist. Nein. Ja. Nee. Ja. Gut. Ich habe eine Tüte einfach im Hotel stehen lassen, weil es mir zu viel war. Okay, du bist quasi ein Messias. Du bist unter den Werbegeschenkabgreifern. Du bist das Nonplusultra auf jeden Fall der Herzlichkeit und der Spendabilität, falls es das Wort gibt. Egal. Mir ist noch ein guter Tipp eingefallen. Und zwar, wenn man nicht weiß, wie man hinkommt. Fuß. Und aus NRW kommt. Mit dem Zug. Dann fährt man am besten mit dem Zug und zwar einfach für ein 5er-Ticket. Das zählt ab 9 Uhr morgens bis, ich glaube, 24 Uhr abends. Oder noch länger. Vielleicht so. Sogar, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich von 5 Uhr bis 1 Uhr morgens. Nein, wirklich, die zählen wirklich länger. Okay. Aber ist ja auch egal. Und zwar kosten die 40 Euro für 5 Leute. Und wir zahlen jetzt für hin und zurück für den Weg 16 Euro pro Person. Das ist wirklich nach Köln. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer sind es nach Köln? 300? Nicht so viel? Ich glaube nicht ganz 200. Sagen wir 200. Und 250, irgendwie so. Das ist wirklich nicht viel Geld, um dahin zu kommen. Natürlich muss man erstmal so viele Leute auftreiben. Ansonsten für ein einzelnes Ticket sind die Zugpreise natürlich ziemlich eine Frechheit. Ja. Und kommt dann wahrscheinlich auch noch zu spät. Also das ganz ehrlich, ist ja auch fast niemand alleine auf der Gamescom, glaube ich. Außer wenn man jetzt aus Köln kommt, sonst macht man sich, glaube ich, nicht die Mühe. Nee. Was mir noch eingefallen ist, ja, und zwar habe ich dieses Jahr an der Wildcard, also dass man am Fachbesuchertag reinkommt, habe ich an der Wildcard-Verlosung teilgenommen. Man muss sagen, Mittwoch gibt es halt einen Fachbesuchertag, an dem die Presse da ist, an dem es nicht so überfüllt ist, das ist relativ leer. Mhm. Und da kann man die ganzen Spiele halt zocken, ohne so lange anstehen zu müssen und kann Interviews führen, was die Presse halt so macht. Und ich habe halt eine Wildcard gewonnen, um auch an dem Besuchertag hingehen zu können. Aber da ich die halt als Einziger gewonnen habe, habe ich sie auch wieder verkauft, weil was soll ich damit? Na, alleine fahre ich da ja nicht hin. Und da sollte man vielleicht, fände ich es cool gefunden, wenn man so eine Möglichkeit hätte, wenn jemand eine Wildcard gewinnt, dass man dann die Möglichkeit hat, noch eine andere zu kaufen oder so. Ja. Weil man dann halt so mit einem Kumpel dahin fahren kann, weil wirklich alleine geht halt, glaube ich, niemand hin. Ja, auch vor allem, weil man dann schon mehr Eindrücke hat, wenn man sich ein Spiel alleine anguckt, ist das immer noch was anderes, als wenn du sich das zu zweit, als wenn man sich das zu zweit anguckt und dann hinterher noch drüber reden kann, wie man das fand, was man gut fand, was man schlecht fand. Genau. Das ist einfach so ein bisschen. Man kann sich nicht so gegenseitig aufgeilen. Man kann auch ein bisschen Spiel tiefer gehen. Also gut, dann drückst du korrekter aus. Ja. Ja, so spontan fällt mir eigentlich kaum noch was ein. Dir? Ja, also... Da bin ich gespannt. Ich gehe davon aus, dass es auch dieses Jahr wieder relativ voll sein wird auf der Gamescom. Mit diesem Satz beenden wir den Podcast ohne Namen bisher noch und verabschieden uns, würde ich sagen. Sagst du bitte freundlich Tschüss zu den Zuhörern. Tüdelü! Holy shit. Ciao und haut rein.